Yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zum Magic Mind Podcast. Heute haben wir ein sehr spezielles Thema für euch parat. Es passt auch ganz gut zu unserer momentanen Situation, denn es geht um das altbekannte Thema Fehler machen. Und ja, Thor und ich werden heute so ein bisschen über das ganze Thema Freestyle und Riffen und schauen, was uns dazu einfällt. Bin mal sehr gespannt, was Thor so rausballert. Ich weiß nie genau, was er sich so ausgemalt hat. Deswegen lasse ich auch Thor mal kurz den Auftritt und er wird euch so mal ein bisschen was erklären, was in seinen Augen eigentlich ein Fehler ist. Ja, danke, lieber Timon. Also nochmal vorneweg, einmal kurz zum heutigen Podcast. Wir haben das so grob, haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das hier aufteilen, damit wir euch auch eine kleine Struktur mitgeben können. Und zwar wollen wir halt erstmal für uns definieren, selbst was ist überhaupt ein Fehler? Die Definition davon klar machen. Dann eine Bedeutung, also warum haben wir jetzt dieses Thema gewählt für euch? Wie kann euch das helfen? Wie kann uns das helfen, wenn wir uns ein bisschen mit dem Thema Fehler machen beschäftigen? Und dann noch ein paar Erfahrungen, persönliche Erfahrungen von uns teilen mit euch, damit ihr einfach auch nochmal einen besseren Standpunkt auch kennenlernt und uns auch ein bisschen näher kennenlernt. Und am Ende haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Aber ja, dann lege ich doch gleich mal los. Also Timon hat ja gefragt, was ist denn eine Definition oder was ist ein Fehler für mich? Und ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, also es ist schwierig, eine Definition zu fassen, aber wenn ich jetzt eine formulieren müsste, wäre das wahrscheinlich wie folgt, dass für mich ein Fehler eine Handlung ist, welche dich nicht direkt und unverzüglich weiter in Richtung deines Ziels bringt. Also alles, was im Endeffekt nicht dazu beisteuert, dass du deinem Ziel im Leben näher kommst. Das wäre so für mich erstmal vielleicht, wenn man das runterbrechen müsste. Was sagst du denn dazu, Timon? Ja, auch mir ist es schwierig gefallen, dann Fehler, eine Definition zu finden. Ich muss sagen, dass ich erstmal glaube, dass ein Fehler grundsätzlich oft, oder eine Sache, die man als Fehler bewertet, oft gar nicht unbedingt ein Fehler ist. Kennt ihr vielleicht auch, dass euch eine Sache passiert ist und ihr sagt im ersten Moment so, boah, das ist echt scheiße, was mir jetzt passiert ist, das hätte nicht passieren dürfen, das ist jetzt ein Fehler. Aber in den darauffolgenden Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren realisiert ihr so langsam, dass dieser ursprüngliche Fehler eigentlich euer größtes Glück war. Also als Beispiel, ich war immer scheiße in der Schule lange Zeit und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich mit diesem Zeugnis keinen Praktikumsplatz bekommen habe. Und das hat eben dafür gesorgt, dass quasi diese schlechte schulische Leistung mit dieser schlechten oder negativen Erfahrung, dass ich eben keinen Praktikumsplatz bekommen habe, dafür gesorgt hat, dass ich im Umkehrschluss sozusagen mehr Energie gefasst habe, um vollen Fokus und volle gute Leistung halt eben auf die Schule zu legen. Genau, und dann halt eben, dass ich am Anfang dachte, dass diese schlechten Noten oder die Tatsache, dass ich keinen Praktikumsplatz bekommen habe, ein Fehler war oder was Negatives war, hat dann schlussendlich dafür gesorgt, dass ich halt mich umso mehr angestrengt habe im Nachhinein. Das heißt, dieser ursprüngliche Fehler war dann sozusagen mein Glück und hat mir dann auch im weiteren Verlauf positive Erfahrungen im Sinne von guten Noten erbracht. Und deswegen, einen Fehler zu definieren, ist sehr schwer. Und ich würde halt deswegen grundsätzlich sagen, dass erstmal ein Fehler neutral ist. Um das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen abzurunden, in meinen Augen ist eben dann eine Sache ein Fehler, wenn, wie auch schon Thor gesagt hat, das fand ich ganz interessant, fand ich ganz gut, dass die Tatsache, dass du etwas tust und diese Handlung sozusagen nicht kongruent mit deinen Zielen ist, dass das halt ein Fehler ist. Das würde ich so gesehen erstmal unterschreiben. Ich würde dann aber noch weitergehen und sagen, der Fehler entsteht erst wirklich, wenn du quasi diese Sache tust, im Nachhinein realisierst, dass quasi diese Handlung nicht kongruent mit deinen Fehlern war und du dann halt nicht reflektierst. Das heißt, das alleinige Handeln ist erstmal kein Fehler. Das alleinige Handeln ist in meiner Meinung erstmal eine Erfahrung, die man sammelt. Und die schlussendlich vielleicht auch weiterbringt in deiner Persönlichkeit. Anders ist es allerdings, wenn du halt diese Handlung machst, merkst, dass du etwas falsch gemacht hast oder du halt etwas bewertest, das in deinen Augen nicht richtig war und dann nicht reflektierst und dementsprechend nicht daraus lernst und dann halt das Ganze nochmal machst. Also das heißt, du fliegst wie so eine Fliege ständig gegen die Scheibe und checkst einfach nicht, dass da eine Wand ist sozusagen, kommst halt keinen Millimeter weiter. Und das ist dann für mich ein Fehler. Eben wenn du halt nicht reflektierst, wenn du eben nicht verstehst, dass du auf dem falschen Weg bist und trotzdem halt blind weiter geradeaus läufst, ohne nach links und rechts zu schauen. Ja, das war so unsere Definition zum Thema Fehler. Jetzt vielleicht auch mal ganz kurz rausgehauen, was oder warum das Thema Fehler machen in unseren Augen eigentlich für euch oder auch für uns persönlich unglaublich wichtig ist. Und dafür lasse ich jetzt Thor mal wieder den Auftritt. Ich finde daran anknüpfend, vor allen Dingen auch jetzt, warum das für euch interessant ist, ist vor allen Dingen diese negative Konditionierung, die wir, die eigentlich in der Gesellschaft ja auch zum Thema Fehler so vorgelebt wird und auch weitergegeben wird über die Generation hinweg. Wie Timon das so schon so schön angesprochen hat, warum kann man Fehler nicht erstmal als neutral oder beziehungsweise eine Aktion nicht erstmal als neutral sehen und dann halt im Nachhinein gucken, hat sich das jetzt eher positiv oder eher negativ hinsichtlich meiner Ziele entwickelt? Und das, finde ich, ist halt ganz wichtig, auch dass jeder schon mal Fehler gemacht hat und dass es nicht schlimm ist, dass man welche macht, sondern wie man dann damit umgeht. Also wenn man sich herausstellt, so, okay, das hat jetzt nicht so viel dazu beigetragen, dass ich jetzt ein vorgegebenes Ziel von mir erreiche, dann was mache ich dann jetzt so? Wie kann ich damit umgehen? Schäme ich mich jetzt dafür? Weine ich jetzt die ganze Zeit? Oder kann ich vielleicht irgendwie damit dann proaktiv umgehen oder mir einfach nur sagen, okay, das oder mir einfach nur sagen, das mache ich dann nächstes Mal einfach nur anders. Also das möchten wir euch so ein bisschen jetzt hier in dem Podcast mitgeben, wie man einfach denn gut mit Fehlern umgehen kann. Und auch eine wichtige Sache, finde ich, ist dabei noch anzumerken, dass man im Leben immer der Suchende bleibt. Also man kann ja schwierig sagen, dass man irgendetwas wirklich weiß. Dass man etwas wirklich weiß, weil was die Leute vor, keine Ahnung wie vielen Hunderte von Jahren geglaubt haben, was wissenschaftlich auch so bestätigt war, wurde heute mittlerweile wieder widerlegt. So, und das kann doch auch in 100 Jahren oder 1000 Jahren wieder der Fall sein, dass was wir heute glauben, auch wieder legt wird in einem gewissen Zeitintervall, was jetzt noch kommt. Und deswegen finde ich, ist es nur normal, dass wenn man immer der Suchende ist, dass man Fehler macht. Das impliziert das ja quasi. Und deswegen das einfach nicht als was Schlechtes zu sehen, was wir euch jetzt hier mitgeben möchten, sondern dass ihr ja das auch vielleicht, dass ihr einfach Fehler schätzt, dass ihr sagt, das gehört dazu und einfach das Positive darin seht. Mhm. Das ist, glaube ich, ein geiler Punkt. Also ich glaube, Fehler oder die Angst vor Fehlern sorgt dann auch für eine Stagnation. Das heißt, wenn ihr quasi diese Angst vor Fehlern ablegt, dann fällt es euch automatisch auch leichter, in die Umsetzung zu kommen. Und dementsprechend halt einfach, sich mit Fehlern zu beschäftigen, Fehler auch irgendwo lieben zu lernen und zu akzeptieren als Teil des Prozesses, sorgt quasi dafür, dass ihr schlussendlich mutiger werdet und eben auch nicht mehr dieses Risiko seht, einen Fehler zu machen. Das heißt, euch fällt es einfach leichter, in die Umsetzung zu kommen und diese Angst vor Fehlern verfliegt, wenn ihr eben so eine gewisse Liebe und Akzeptanz gegenüber dem Fehler generiert. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, Fehler lieben zu lernen, Fehler zu machen, das Ganze nicht immer negativ zu bewerten. Und jetzt wollen wir noch kurz so unsere Erfahrungen mit dem Thema Fehler machen schildern. Ich denke, ich überlasse mal wieder Thor den Auftritt und bin sehr gespannt, was er jetzt euch zu sagen hat. Ja, also zuallererst, warum haben wir uns jetzt auch nochmal dieses Thema ausgesucht, haben wir uns schon ein bisschen am Anfang angeschnitten, jetzt zum Anfang unserer Podcast-Serie. Und zwar, was mir so aufgefallen ist, wann macht man denn hauptsächlich Fehler? Und wenn ich das jetzt mal rückblickend auf mein Leben betrachte, Fehler macht man, finde ich, meistens eher, also ein höheres Fehlerpotenzial, sag ich es mal, hat man, wenn man Sachen neu angeht, wenn man Dinge noch nie getan hat zuvor im Leben, so wie wir jetzt zum Beispiel diesen Podcast hier aufnehmen. Das ist jetzt unsere erste Folge, wo wir ein Thema behandeln und da ein bisschen drüber abriffen, wie der Timon so schön gesagt hat. Deswegen werden uns noch super viele Fehler jetzt hier passieren, sind uns schon passiert, auch in der Auftaktfolge, wo wir uns so ein bisschen vorgestellt haben. Und auch in den nächsten Folgen werden uns bestimmt noch viele Sachen passieren. Wir werden uns versprechen, wir werden irgendwie mit dem Verarbeitungsprogramm am Ende die Töne vielleicht nicht perfekt einstellen können, irgendwie Hochladefehler haben. So, und aber das sehen wir nicht als negativ an, sondern wir sehen es einfach als Geschenk an, weil wir dadurch auch lernen können. Und das ist halt eine gerade aktuelle Sache so. Und sind bereits schon viele Fehler sozusagen passiert im Vorfeld dieses Podcasts sozusagen, um den überhaupt starten zu können oder auch jetzt in der Aufnahme. Und aber wie gesagt, wir sehen es nicht als etwas Schlechtes an, sondern versuchen da einfach wirklich durchzugehen und daraus was zu lernen. Und genau deswegen, ich hatte auch jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung diverse Situationen, wo ich jetzt, wie nach unserer Definition, einen Fehler gemacht habe, der mich jetzt vielleicht nicht direkt in die Richtung gebracht hat, wo jetzt meine Ziele sind. Aber trotzdem muss ich auch sagen, so rückblickend, also mein Leben hat sich dadurch jetzt nicht krass irgendwie verschlechtert oder sowas. Also es waren Sachen, die dann kurzweilig war mein Leben dann vielleicht irgendwie ein bisschen beeinträchtigt oder man hatte so einen faden Beigeschmack, aber auf lange Distanz hin war es nie irgendwie so, dass man irgendwie wirklich eine krasse Auswirkung so nach unten gespürt hat und sich das Leben komplett gen Abgrund irgendwie geneigt hat oder sowas. Also, aber gut, dabei sprechen wir jetzt auch nicht, wenn man jetzt natürlich von irgendwelchen Straftaten ausgeht. Natürlich, das finde ich, ist ein sehr, sehr krasser Fehler und der hat natürlich meistens auch dann starke negative Konsequenzen. Aber wir reden jetzt hier von so alltäglichen Sachen, wie wenn irgendwie die Gesellschaft einem sagt, okay, hey, mach mal das nicht, geh mal nicht jetzt auf diese Party so, weil dann schreibst du morgen eine 5 oder sowas. Und dann hast du die 5 vielleicht geschrieben, und weil du trotzdem auf die Party gegangen bist. So, am Endeffekt war es vielleicht ein Fach, was dich gar nicht interessiert hat oder was du eh abgewählt hast. Also so irgendwie so welche Art von Sachen, die haben wirklich einen dann tatsächlich nicht so krass beeinflusst. Also wie war das bei dir, Timon? Hast du da noch vielleicht irgendwelche Sachen für unsere Zuhörer? Ja, also ich wollte noch kurz auf deinen Punkt eingehen. Das finde ich nämlich ziemlich geil, dass ihr euch einfach die Frage stellt, wenn euch halt ein vermeintlicher Fehler passiert ist, ist die Tatsache oder ist die Situation noch in 5 Jahren relevant für mich? Und wenn ihr diese Frage mit Nein beantworten könnt, dann kann es kein großer Fehler gewesen sein. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Tool, um halt irgendwie auch Fehler ausfindig zu machen. Also Thor hat das gerade in meinen Augen so ein bisschen dargestellt, als wären in unseren Augen auch Fehler immer sowas was Tolles und irgendwie ein Weg zum Lernen. Das stimmt auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite muss ich aber auch persönlich sagen über mich, dass ich auf jeden Fall noch diese negative Konditionierung in mir trage. Also ich glaube, das haben wir auch alle schon sehr früh gelernt in der Gesellschaft. Da werden eben Fehler als etwas Negatives angesehen. Bestes Beispiel in der Schule, wenn ihr eben eine 3 schreibt, dann sagt euch keiner, was ihr richtig gemacht habt und weswegen ihr eine 3 habt, sondern euch sagt jeder, okay, das habt ihr falsch gemacht, da ist was rot angestrichen und deswegen habt ihr nur eine 3. Das heißt, es wird immer mehr Fokus auf Fehler gelegt, als auf das, was ihr eigentlich richtig gemacht habt. Und dieser Glaubenssatz, der ist, glaube ich, auch noch sehr tief in mir drin. Nichtsdestotrotz, je mehr ich mich quasi mit dem Thema beschäftige und je mehr ich auch rational realisiere, dass Fehler machen an sich nichts Schlechtes ist, aus den genannten Gründen, komme ich auch immer mehr in diese Schiene rein, dass ich, wie gerade schon beschrieben, Fehler lieben lerne und Fehler einfach als das ansehe, was sie sind, nämlich als Teil vom Prozess, als Teil vom Weg. Und das ist so meine Erfahrung mit Fehlern und sind so meine Glaubenssätze diesbezüglich. Jetzt haben wir noch ein bisschen was Praktisches. Ja, jetzt haben wir ein bisschen viel. Achso, ich sehe gerade, Thor will noch ein bisschen was erzählen. Genau, und zwar, ich möchte noch mal gerne eine Geschichte mit euch teilen. Und zwar, was ich super wichtig finde, ist vor allen Dingen, wenn man, das haben wir auch schon ein bisschen angeschnitten, wenn man davon redet, was die Gesellschaft erwartet, was die Gesellschaft denkt oder andere Menschen denken, was für dich richtig wäre oder was für dich falsch wäre. Da kann man eigentlich auch noch mal einen komplett neuen Podcast aufnehmen, aber einmal jetzt auch zu diesem Thema Fehler machen. Zum Beispiel war es bei mir jetzt der Fall, wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir beide Studenten der Wirtschaftspsychologie sind und uns jetzt Ende des 2. Semesters befinden, beziehungsweise Anfang des 3. bald. Und das 2. Semester habe ich bereits komplett in Ecuador verbracht. Obwohl unser Studium jetzt eher ein Präsenzstudium ist und kein typisches Fernstudium, habe ich einfach gesagt, hey, es ist möglich im Endeffekt, das durchzuziehen und dann mache ich es doch einfach mal. Und da gab es halt auch viele Leute, es gab auch einige, wie der Timo, die mich da unterstützt haben, die gesagt haben, hey, coole Aktion, zieh's durch, mega. Aber es gab natürlich auch andere Leute, beispielsweise zum Beispiel eher meine Eltern, die das natürlich erstmal ein bisschen kritisch beäugt haben und dann erstmal, ja, und ne, schaffst du denn das dann mit den Noten und wenn du dann durchfällst und so weiter, was ist denn dann? Und ich finde es wichtig, auch immer auf kritische Stimmen zu hören, so wenn es Leute sind, die auch dir nur was Gutes wollen, aber es dann auch so ein bisschen wieder zu relativieren und zu gucken, die haben das wirklich als so eine Art Fehler dargelegt, das jetzt zu machen. Aber woher weißt du das denn? Vielleicht habe ich ja sogar besser gelernt als andere Studenten, weil ich mir gerade diesen, ja, vielleicht ein bisschen Druck gemacht habe, okay, wenn ich jetzt im Ausland bin, dann muss ich auch besonders lernen, damit ich halt nicht durchfalle oder vielleicht sogar mehr lernen, weil ich nicht in den Vorlesungen bin. Und vielleicht habe ich dadurch dort bessere Noten geschrieben als meine Kommilitonen, die alle zu Hause geblieben sind und immer zu den Vorlesungen gegangen sind. Und das, finde ich, ist so eine Sache, dass man sich auch nicht immer einschränken sollte, beziehungsweise nicht immer vorher urteilen sollte und auch nicht urteilen lassen sollte von anderen Menschen hinsichtlich eines Fehlers oder einer Aktion, die du machst, ob das denn schon ein Fehler sei, sondern das immer halt auf die lange Distanz irgendwie sehen und dir vorstellen, was ist denn das Schlimmste oder das, ja, das Schlimmste, was passieren könnte eigentlich so, wenn ich das jetzt mache. So, ich gehe jetzt nach Ecuador, bin da ja dann ein Semester, komm wieder, schreib die Klausuren. Ja, was ist das Schlimmste? Das Allerschlimmste wäre, ich würde durch alle Klausuren durchfallen. So, und das wäre natürlich nicht so cool, aber was kann man dann machen? Man kann die Klausuren einfach nachschreiben. Aber die Erfahrung, die ich da gesammelt habe in dem Semester, wird mir keiner nehmen können. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und dass man einfach guckt, wirklich, was könnte das Schlimmste sein und wirklich sich nicht so sehr davon abhält, wenn man wirklich Träume hat. Und das war für mich einfach eine super wichtige Sache, das zu machen und das auszuprobieren. Ich habe es auch als eine Art Experiment angesehen und sich dann wirklich nicht zu krass reinreden zu lassen. Vor allen Dingen hinsichtlich, oh, das ist so ein großer Fehler, den du da machen wirst. Das ist, finde ich, noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich zum Ende nochmal teilen wollte. Da schließt sich auch nochmal der Kreis zum Thema, wann ist ein Fehler ein Fehler? Also, das ist unglaublich schwer zu beurteilen. Und ein Fehler, wie schon gerade auch Thor nochmal in seinem Beispiel verdeutlicht hat, kann halt erstmal, die Situation kann erstmal sehr negativ erscheinen und du kannst negatives Feedback bekommen und so weiter. Aber wenn du es dann durchziehst, dann versteht auch vielleicht die Außenwelt, jetzt bei Thors Beispiel vielleicht auch die Eltern, dass ja ihm das sehr gut getan hat und dass es schlussendlich auch kein Fehler war, in Ecuador zu sein. Und deswegen, es ist schwer, einen Fehler ausfindig zu machen. Wenn man sich jetzt auf den präsenten Moment bezieht, dann ist, glaube ich, wie gerade schon Thor auch angeschnitten hat, ein Fehler, wenn du halt nicht konkurrent mit deinen Zielen bist und wenn es sich einfach nicht richtig anfühlt. Also auch dieses weltbekannte Bauchgefühl. Generell Entscheidung treffen ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Aber ich denke, auf das Bauchgefühl oder auch auf das Herz kann man eigentlich schon sehr oft hören. Und man weiß eigentlich, wenn man eben eine Handlung ausführt, ob es jetzt richtig war oder nicht. Das spürt man, das behaupte ich. Auch wenn es halt schwer ist, diese Stimme ausfindig zu machen und vor allem auf diese Stimme zu hören. Aber man spürt eigentlich in jeder Sache, die man tut, ob es richtig war für einen selbst oder eben nicht. Ja, willst du darauf nochmal eingehen oder können wir jetzt zum nächsten Punkt? Wir können gerne zum nächsten Punkt kommen. Genau, das wollte ich nur nochmal loswerden. Ich finde, das hat Timon sehr gut noch ergänzt. Ja, genau. Also der nächste Punkt und der letzte Punkt auch mit diesem wunderschönen Podcast ist dann auch so ein bisschen was Praktisches. Ja, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt nicht nur irgendwelche Gedankengänge mit euch teilen, die vielleicht auch schwer umzusetzen sind, sondern wir wollen euch auch wirklich was Handfestes geben, eine Challenge, wenn man so will. Und ja, mal gucken, was Thor sich so für euch ausgedacht hat. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben das gar nicht vorher abgesprochen. Also einfach mal, bin ich mal gespannt, was auch Timon gleich raushaut. Was ich mir so gedacht habe, um im Endeffekt ja auch vielleicht diese Angst, weil Fehler machen ist ja oftmals auch mit einer Angst verbunden, um eben diese Angst so ein bisschen zu bekämpfen und einfach sich weiter da ja in dieses Milieu zu wagen, Fehler vielleicht zu machen, wäre meine Sache, meine Challenge einfach, versucht die nächste Woche einfach mal 3 Dinge zu machen, die ihr noch nie getan habt. 3 Dinge, die komplett neu für euch sind, weil da, wie ja schon angesprochen, ist dieses Potenzial, Fehler zu machen, deutlich höher, als wenn ich jetzt schon mein Leben lang Fußball spiele, dann weiß ich, wie ich einen Ball zu schießen habe. Aber wenn ich jetzt das erste Mal anfange, dann kann ich die ersten 10 Mal immer daneben schießen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie die Technik funktioniert dahinter. Und das wäre so eine Sache. Versucht einfach mal 3 Dinge zu machen, die ihr noch nie gemacht habt im Leben. Es können wirklich ganz, ganz kleine Dinge sein. Wenn ihr jetzt noch nie irgendwie einen Tisch aufgebaut habt, dann stellt euch irgendwie einen Tisch und baut ihn einmal auf. Da werdet ihr auch Fehler machen. So, sei es ein Ikea-Tisch so. Aber versucht es einfach mal. Einfach mal eine Sache wirklich zu nehmen, die ihr noch nie gemacht habt und da dann auch mit euch mit Fehlern aktiv zu konfrontieren und dann halt zu gucken, was bei rauskommt, ne? Und euch daran an dieses Gefühl, auch vor allen Dingen Fehler zu machen, mehr, sagen wir mal, gewöhnt. Das ist so ein schönes, dir ja, ausgedacht. Ja, ist geil. Also man provoziert sozusagen mit neuen Dingen einfach das Fehler machen. Und deswegen kann ich nur unterschreiben, würde ich jedem empfehlen. Ich habe ein bisschen was anderes herausgesucht. Und zwar die Tatsache, keinen Fehler machen zu wollen, hat auch sehr viel mit Perfektionismus zu tun. Das heißt, man will eben nicht was Neues wagen, weil man eben keinen Fehler machen möchte, weil es ja so unperfekt wäre und man dann vielleicht schlecht dasteht vor sich selbst oder auch vor anderen. Deswegen habe ich so ein bisschen in die Richtung mehr gedacht und ganz simpel formuliert, lasst Krümel auf eurem Teller liegen. Also vielleicht kennt ihr das so, ihr habt irgendwie Mittagessen oder Abendessen und so weiter und ihr seid so richtig hungrig, ihr habt so richtig Bock auf euer Essen und ihr isst und ihr genießt richtig und dann seid ihr irgendwann ein bisschen satt. Ja, und dann sind da aber noch so ein paar Krümelchen. Also so, weiß nicht, so ein kleiner Haufen halt eben so. Und ihr denkt euch, boah, eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu essen, aber da ich den Teller eben aufessen möchte oder das Essen auf dem Teller aufessen möchte, schöpfe ich mir das jetzt auch noch rein. Und warum macht man das? Obwohl man eigentlich keinen Bock mehr hat zu essen. Schlussendlich nur wegen dem Perfektionismus und weil man eben diese Sache zu Ende bringen möchte. Und müsst ihr echt mal ausprobieren, das ist echt gar nicht so leicht, so ein paar Krümelchen noch auf dem Teller liegen zu lassen und dann das Ganze halt ja wegzuschmeißen, auch wenn es halt ein bisschen scheiße ist. Wenn das eben in so einer kleinen Menge weggeschmissen wird, ist es in meinen Augen nicht schlecht. Ihr könnt es natürlich auch ja einfrieren oder sonstiges. Aber das fördert auch so ein bisschen das Denken, dass ihr halt nicht alles perfekt machen müsst oder perfekt zu Ende bringen müsst. Und das sorgt einfach dafür, dass ihr euch oder dass ihr diesen unperfekten Zustand ein bisschen mehr lieben lernt. Und ja, das ist so mein Tipp in der Hinsicht. Das ist eine coole Challenge, auf jeden Fall. Hey, hätte ich gar nicht dran gedacht, aber hast voll recht. Perfektionismus hat damit viel zu tun. Mhm. Also, ja, probiere ich mal aus. Vielen Dank. Ja, geil. Ja, hast du noch was zu sagen oder warst du soweit? Nee, ansonsten, alles, was so weit zu dem Thema erstmal in meinem Kopf war, habe ich mit euch geteilt. Und ja, hast du noch irgendwas, Timon? Nee, bei mir ist es ähnlich. Also es hat wieder echt Spaß gemacht, die Podcast-Folge aufzunehmen. Ist auch immer wieder bereichernd für mich persönlich, meine Gedanken dazu äußern und auch ja Thors Sichtweise auf die Dinge zu sehen. Und freue mich mega auf die nächste Zeit. Wir haben halt noch sehr viele Themen parat, sehr viele tiefgründige Themen. Und bin sehr gespannt, was mir persönlich dazu einfällt und wie schon gesagt, was auch Thor dazu einfällt. Ja, bin ich auf jeden Fall auch. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, die nächsten Folgen aufzunehmen. Und falls ihr noch selber irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwelche Themen gerne behandeln würdet, aber auch gerne Feedback zu der aktuellen Folge da lassen möchtet, dann tut das doch gerne auf unserer Facebook-Gruppe, die wir dafür extra gegründet haben. Gleichnamig wie unser Podcast Magic Mind Podcast. Link hauen wir auch unten in die Shownotes rein. Da freuen wir uns immer auf einen aktiven Austausch, weil das ist ja auch unser Ziel, was wir hier mit dem Podcast verfolgen, eine Community zu bilden um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, eben wie gesagt, einen regen Austausch zu haben untereinander. Ja, geiler Punkt nochmal. Haut rein, was ihr könnt. Also versucht da irgendwie auch ein bisschen zu interagieren mit uns. Wir freuen uns da auf jeden Fall. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch alles Gute, einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und ich bin raus. Peace out. Jo, mach's gut, bis zum nächsten Mal.